Wehe dem Künstler, der als Kind seiner Zeit gleichzeitiger Günstling ist. Der wird es bezahlen. Und viele haben es bezahlt. Stille Bilder kann ich nicht malen. Der Künstler Bernhard Heisig im Porträt. Feature von Marina Farschid. Nein, also ruhige Bilder habe ich noch nie gemalt. Ich kann es gar nicht. Stille, ruhige Bilder. Der Mann, der auf der Landstraße im Regen, gegen den Regen anläuft, läuft immer in einer bestimmten Richtung, nämlich gegen den Regen. Der Regen geht nicht mit ihm. Mir hat einmal ein Psychologe erzählt, wieso meine Bilder eine bestimmte Achse haben, dass das eine Rolle spielen würde. Leider war das ja eine Ausstellung und ich bin ihm nie wieder begegnet. Ich hätte es gerne mal gewusst. Strohdehne, ein 300-Seelendorf im Havelland. Hier lebt seit 1992 der Maler Bernhard Heisig. Er hat sich zurückgezogen, hat Leipzig verlassen und wohnt nun auf einem alten, ehemaligen Bauernhof, inmitten weiter grauer, unbestellter Felder, in einer Gegend voller Geschichte. Hier tobten 1945 die letzten Schlachten um Berlin. In den Rhinoer Bergen, ein paar Kilometer weiter, startete der Flugpionier Otto Lilienthal seine Flugversuche und brach sich dabei die Wirbelsäule. Und nicht weit vom Haus entfernt liegt Katte begraben. Er war der Jugendfreund Friedrichs II. Und wurde wegen seines Ungehorsams hingerichtet. Auf dem Fensterbrett im Atelier Soldatenhelme. Der Raum voller Bilder. Sie zeigen Katastrophen. Ängstliche Menschen mit aufgerissenen Mündern. Heisigs Dialog mit einem, seinem, deutschen Leben. Wehe dem Künstler, der als Kind seiner Zeit gleichzeitig ihr Günstling ist. Der wird es bezahlen. Und viele haben es bezahlt, die ihr Talent verraten haben. Es gibt eine Sünde, die nicht verziehen wird. Das steht in der Bibel. Das ist die Sünde wider den Geist. Geh in dich selbst zu sinnen, das bezahlst du. Und da muss ich mir nicht so viel vorwerfen. Zimpel, 1925, ein Vorort von Breslau. Das war kein arme Leuteviertel. Das war ein Viertel, in dem zwar arme Leute wohnten, aber das war so der sogenannte Stehkragenproletariat. Also die hätten sich zum Beispiel nie bereit erklärt, sich als Arbeiter zu fühlen. Das waren so, ja, was waren das eigentlich? Kleine Beamte, Straßenbahnschaffner, alle, die so im Rahmen dieser Siedlungsgesellschaft eine kleine Wohnung hatten, in kleinen Häuschen, einstöckigen Häuschen. Das waren aber Reihenhäuser. Da hinten war ein Garten und ein winziger Garten, in dem die Leute dennoch die unterschiedlichsten Sorten von Gemüse, weiß ich was, Obst anpflanzten. Und im Sommer wurde da gewaltig gepumpt und sowas gemacht. Das war keine klassengebundene Gesellschaftssituation. Insofern waren auch die dort lebten, alle, sagen wir mal vorsichtig, Nazi-anfällig. Teils, teils. Ich will sie nicht alle als Nazi, da war ich zu klein, um das zu beurteilen. Aber in dieser Umgebung bin ich halt aufgewachsen da. In Breslau wohnte Familie Heisig im Möwenweg 5. Das war die Anschrift der Dienstwohnung der Mutter. Dort hatte sie im Parterre ein Geschäft für Textilreinigung. Sonntags kam der Vater, setzte sich in den Laden und malte Bilder, die keiner kaufte. So musste der Kunstmaler Walter Heisig in der Woche auf dem Bau arbeiten. In dem oft kleinbürgerlich engen Spannungsfeld zwischen einem verträumten Vater, der Dürer und Menzel liebte, und einer pragmatischen Mutter wuchs Bernhard Heisig heran. In der Schule war Heisig eher faul, erzählt er heute. Außer Zeichnen gab es für ihn nur wenige Fächer, die ihn interessierten. Heisig beschäftigte sich mit anderen Dingen. Ein Sonntag, auf den Sie vorhin anspielten, bei mir sah manchmal so aus, dass wir zu Bekannten gingen, das war der Tiermaler. Und ich kriegte regelmäßig jeden Sonntag das Kriegsbuch. Da gab es immer ein Kriegsbuch, ein dickes Ding von 1870-71. Und während die Frauen sich unterhielten und die beiden Männer Kreuzworträtsel, das war nämlich das Ritual, dann lösten, guckte ich immer das Kriegsbuch an. Das war ein dickes Ding und es wurde auf eine gefährliche Weise von sowas beeinflusst. Mein Vater, der eine grundpessimistische Haltung zu vielen Dingen hatte, gab mir von Remarque, im Westen nichts Neues, diesen berühmten Antikriegsroman, der ja in Wirklichkeit eigentlich viel Unwahres enthält. Dieses Buch soll keine Anklage, sondern Bekenntnis sein, so steht im Vorwort von Remarque. Sind von einer Generation berichten, die vom Krieg zerstört wurde, auch wenn sie seinen Granaten entkamen. Klingt fantastisch, dieselbe Generation hat gleich den nächsten gemacht. Und meine Schwester, die meinem Vater dieses Buch ganz offenbar geschenkt hat, in eine Widmung reingeschrieben, die hat es auch total missverstanden. Sie schrieb, als Widmung sei deutsch, sei treu und ringst du auch vergebens. In diesem Wirrwarr von Vorstellungen, teilweise von Dingen, die in dem Remark tatsächlich drinsteckten, also Wahrheiten und so weiter, und missverstandenen Dingen, bin ich aufgewachsen. Bernhard Heisig war 16, als sein Vater von einem Baugerüst stürzte und kurze Zeit später verstarb. Es begann eine Zeit, in der der junge Heisig sich mehr zur Hitlerjugend hingezogen fühlte. Doch irgendwann nervten ihn die endlosen Fahnenappelle, das Strammstehen, das Heil-Hitler-Gebrülle. Und so beschloss er eines Tages, einfach nicht mehr hinzugehen. Seine Verweigerung dauerte nicht lange. Als Student der Kunstgewerbeschule Breslau überwachte er nachts die Ausgangssperre für Jugendliche. Wir hatten an der Kunstgewerbeschule sogenannte Frontstudenten. Das waren Studenten, die ein halbes Jahr studieren konnten und von verschiedenen Truppenteilen kamen. Und die erzählten natürlich. Und die erzählten immer das, was mich interessierte, besonders. Denn sie dürfen nicht vergessen, ich gehörte einer Generation an, da wurde ernsthaft darüber diskutiert, ob es besser wäre, einen Arm oder ein Bein zu verlieren. Viele dieser Truppen kamen aus Panzereinheiten und waren sehr dekoriert und sagten, das ist eine richtige Kameradschaft, was denkst du? Das ist nicht so wie bei der Infanterie. Und da das offenbar unser künftiges Leben werden sollte, falls wir es überlebten. Denn nicht überleben, davor hatten wir keine Angst. Einer sagte mal zu mir, weißt du, ich möchte fallen. Ich möchte fallen. Da habe ich dann rausgekriegt, der hat in einem Roman gelesen, derjenige, die Hauptperson des Romans, der hat immer gesagt, er möchte in einem Straßengraben vor Paris verrecken. Bernhard Heisig meldete sich im Alter von 16 Jahren im Dezember 1941 freiwillig zur Wehrmacht. Also da habe ich mich zur Panzertruppe gemeldet und dort hat man mir gesagt, also ich bin eigentlich zu groß, mit 1,81 war ich da. Und dann waren SS-Ärzte bei der Hitlerjugend und da hat einer gefragt, das war ein Panzeroffizier, da hatte nur einen Arm, hat mich sehr beeindruckt. Und lauter Orden hier. Den hatten sie richtig dazu offenbar abgestellt, um zu beeindrucken. Er hat gesagt, wollen nicht zu uns kommen? Ich sage, nee, ich habe mich schon zur Panzertruppe gemeldet. Da denken sie, wir haben keine Panzer. Oder haben sie was gegen uns? Das war natürlich eine Fangfrage, aber ich hatte auch nichts gegen die. Ich wusste, dass die Waffen-SS, also die Division, besser ausgerüstet waren, dass die härter eingesetzt wurden, wusste ich auch. Und sowieso bin ich zu der Waffen-SS gekommen. Wurde dann eingezogen, also wurde man erstmal infanteristisch ausgebildet und zur Panzertruppe bin ich in der Hitlerjugenddivision gekommen, die 12. SS-Panzerdivision war das. Bei einem Tiefliegerangriff auf dem Weg an die Westfront wurde Heisig schwer verletzt und zurück in die Heimat versetzt. Kurze Zeit später ging er wieder an die Front. Heisig kämpfte in Belgien und in Frankreich als Panzerfahrer. Im fast leeren Atelier hängen verstreut einige Bilder, unfertiges, halbgares. Eines nannte Heisig Christus, Christus im Panzer. wenig weiter rechts eine Fassung von Gott mit uns. Das habe ich überhaupt nie bemerkt, dass ich in der Schiede, das dürfen nicht vergessen, ich habe nicht immer eine Pistole gehabt, die gehörte zwar zur Ausrüstung, aber in der Pistolentasche hatte ich ein Skatspiel und eine Schnapsflasche. Also ich habe so ein Ding, so eine Kiste, so eine Panzerlafette gefahren da. Und da sind sie immer fort beschäftigt, sehr weit beschäftigt mit Motorgeschichten. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung vom Motor, wenig. Denn bei Preußens war das so, da gab es das Sprichwort, Benzin verdirbt den Charakter. Wir waren also als Fahrer immer der letzte Husten. Panzerfahrer war ein bisschen was anderes, aber was Edleres. Aber ich hatte nicht genug Ahnung. Man hätte mich eigentlich zur Infanterie stecken müssen da. Denn meine technischen Kenntnisse reichten gar nicht aus, um das zu machen. Naja, egal wie. Also jedenfalls, das war vieles meiner Hauptsorgen da, dass ich dann da technisch mit dem Ding nicht zu Rande kam. Es ist eine Zeit gewesen, die so sinnlos wie irgendetwas war. Die so dumm war. Die Wertvorstellungen waren falsch. Jemand, der ein EGAG 2 hatte, also das Kreuz, war eine andere Vorstellungswelt angeblich. Das stimmte doch gar nicht. Bei Remarque kann man das heute noch lesen, dass jemand, der an der Front war, ein anderer Mensch wird. Und das stimmt nicht. Wenn einer ein Schwein ist, ist das ganz besonders. Mut, habe ich schnell bemerkt, ist ein Mangel an Fantasie. Zum Mutsein gehört Angst, zum Mutigsein, zum wirklichen Mutigsein. Und im Anfang hat man keine Angst. Da denkt einem, man kann ihm nichts passieren. Naja, mir doch nicht, hab ich immer gedacht. Als ich merkte, dass das doch sehr passieren kann, wurde ich zwar nicht mutiger deswegen, aber ich lernte dann die Gefahr kennen, sowas. Und habe dann auch gemerkt, dass das Verhältnis zum Beispiel zur Erde ein ziemlich bedeutsames ist, wie schnell man sich eingräbt oder sowas, dann kriegt man ein Instinktverhalten. Man hört mehr. Man kann die Geräusche besser beurteilen. Und insofern können sie sich rechtzeitig hinlegen. Dann haben die angegriffen und in bestimmten Situationen gibt es Panikschießen. Da schießt man aus gründender Panik. Das ist ein typisches Zeichen für Anfängerverhalten. Infanteristisches Anfängerverhalten, die schießen immer wie verrückt. Weil sie dann hoffen, dabei da was abwehren zu können. In Wirklichkeit kann man da gar nichts abwehren. Wer lange dabei ist, war oder weht, das vertraut auch dem Zufall. Wird mir nichts passieren. Hören Sie, ich bin beim Hof gewesen in dem Moment, klatscht direkt vor mir, also 6 Meter vor mir eine Granate und krepiert nicht. Also ist auch Zufall. Und ich drehe mich um, weil mir das doch etwas unheimlich wurde, und da klatscht die nächste Granate, also hinter mich rein. Das war ein Granatwerfer, der schoss, und die Dinger waren nicht scharf geworden. Das passiert. Wären sie scharf geworden, wäre ich nicht mehr leben. Also, was soll ich da machen? Da kann man natürlich sagen, also das war höhere Fügung, aber was soll denn da bei mir fügen? Bernhard Heisig erlebte seinen ersten Einsatz in Caen, in der Normandie, als die deutschen Truppen die Invasionsfront der Alliierten im Juni 1944 zurückdrängen wollten. Da haben wir eine Infanterieausbildung gemacht und da ging plötzlich die Invasion los. Da. Und wir haben regelrecht gemeutert. Wir wollten zu unseren Einheiten zurück. Wir wollten schießen. Und das weiß ich noch wie heute, dass der Kommandeur uns belehren musste, streng belehren musste, dass wir hier, wissen Sie, mich kotzt das etwas an. Ich habe bis zum gewissen Grade mitgemacht und ich habe sie auch sterben sehen. Und immer darüber zu reden macht keinen Spaß. Weil bei einem anderen ein etwas ungläubiges Grinsen aufs Gesicht kommt, dass sowas möglich ist, aber es war möglich. Und auf die Weise sind viele zugrunde gegangen, ohne dass sie jemals in ihrem Leben ein Mädchen gehabt haben oder sonst was da. Die dürfen wir nicht vergessen, diese jungen Kerle, die kriegten ja keine Zigaretten, die kriegten Bonbons, weil das zur Verpflegung gehört, denn Zigaretten, da waren sie ja noch zu jung dazu. Ja, so ist das. Kann man nachlesen. Und ich habe selber erlebt, dass viele der 16-Jährigen, 16, 17-Jährigen während 17 Jahre, dass die keine Zigaretten wollten, dass die es eintauschen in Marmelade, weil das süß war oder sowas. Zigaretten schickten sie nach Hause. Zum Sterben waren sie gut genug. Die Kriegserinnerung zerfällt für Heisig in Einzelbilder, die er erst 20 Jahre später wieder zusammenfügen kann. Unvollständig, bruchstückhaft. Was bleibt von einer Ardennenschlacht, der letzten Großoffensive der Wehrmacht, in Erinnerung? Eigentlich gar nicht. Dass es verflucht kalt war. Ich habe einen Panzer gefahren, später einen Schützenpanzer und einen Funkwagen. Und dass es so kalt war, dass, wenn man die Motoren stehen ließ, dass die einfroren sofort. Dass man die Panzer mit Schwungkraft anlassen wollte und unten anheizen. Also wir hatten in Ardennen etwa 30 Grad minus. Dass ich dann mit Erfrierung in ein Lazarett kam. Da. Weil ich an einem Steier unten das Schauglas auswechseln wollte und mir der ganze Sprit dauernd die Arme den Arm runterlief. Da. Und dann wesen da hatte ich riesige Brandwunden hier, weil das ja durch die Kälte eben eine Entzündung erfuhr und ich musste ein Lazarett haben. Heisig kam nach Breslau. Kurz danach wurde die Stadt von Konjews Truppen belagert. Heisig stand 5 Monate als Artilleriebeobachter an Brücken, Straßenkriegsdienst nach Vorschrift und ab und zu ein Mädchen fürs Kino. Das Ende des Krieges kam für ihn an einer Straßenkreuzung. Plötzlich und unerwartet. Ein Sanitäter mit Rotkreuzflagge kam ihm entgegen, gefolgt von einem Russen, der schrie: Der Krieg ist zu Ende. Ich habe mit meiner Mutter, das war noch die einzige, die von der Familie übrig war, zusammen gewohnt. Wir sind also aus der Wohnung, wo wir mal gewohnt, rausgeflogen, also gleich rausgeschmissen worden da. Und wir haben uns dann irgendwie so in dem Haus, ein Stock tiefer, glaube ich, haben wir da gewohnt. Etwas beengt, aber mich stört das nicht so weiter. Da haben wir irgendwie Geld verdienen müssen. Die Deutschen haben damals alles verkauft auf dem schwarzen Markt. Aber wir hatten nichts zum Verkaufen. Und ich bin dann zum polnischen Propagandaministerium gelaufen. Man muss ja wissen, dass also Breslau völlig zerschossen war. Es fuhr keine Straßenbahn nicht. Ich bin also allein in die Ritterstraße war das. Dort habe ich mich also als Grafiker vorgestellt, der ich gar nicht war in dem Maße, war nicht ausgebildet genug. Ich hatte ja nur diese 2 Semester Studium da an der Kunstgewerbeschule. Naja, und da habe ich dann so nach und nach eine Probeeinstellung bekommen, aber kein Geld. Alles, was ich bekam, war mal ein Brot oder sowas da. Ja, und da bin ich aber jeden Tag dahin gelaufen, jedes Mal 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück. Und hat das mit einer solchen Begeisterung gemacht, dass man muss sich ja vorstellen, ich habe nie mit dieser Sache was beruflich zu tun gehabt, sondern immer nur lehrmäßig oder eigentlich, der ganze Krieg war Stummsinn dazwischen. Also ich konnte plötzlich etwas machen. Nach dem Krieg malte Heisig für das polnische Propagandaministerium. Transparente zum 1. Mai, dann Porträts nach Fotos von allen verfügbaren polnischen Nationalhelden. Etwas später arbeitete er bei der Künstlergruppe Paletta mit Polen, Russen und einem Holländer zusammen. Die sprachen wegen ihm alle Deutsch und er überlegte für einen kurzen Moment in Polen zu bleiben. Doch 1947 wurden er und seine Mutter ausgewiesen. Mich hat das nicht so gestört. Meine Mutter hat das sehr belastet. Es ging ja wirklich aus ihrer Heimat weg. Wir saßen jedenfalls alle im Zug dort, jeder auf seinem Gepäck. Und alles war ganz lustig. Aber dann kam die Fahrt über die Oder und da wurden plötzlich alle ganz still und fingen an zu heulen. Die wussten alle, dass sie aus ihrer Heimat weg mussten. Und wir wussten ja nicht, ob wir in die englische, in die russische oder amerikanische Zone kam. Wir kamen dann in die russische, nach Zeitz. Zeitz, 1947, ein neuer Anfang. In der sächsischen Kleinstadt zeichnet er in einer kriegsversehrten Werkstatt Alpen- und Spitzwegbilder und will wieder studieren. Mit geborgtem Geld fährt er nach Leipzig und bewirbt sich an der Akademie für Grafische Kunst und Buchgewerbe, der späteren Kunsthochschule. Und dann habe ich mich an der Akademie beworben. Da war ich aber nicht modern genug. Da wurde ich abgelehnt. Und da war ich völlig verzweifelt. Das ist ja charakteristisch für die Situation meiner Mutter. Als ich nach Hause kam, habe ich überhaupt nicht sprechen wollen. Und da hatte ich was los. Ach, da mich haben sie nicht genommen. Ach, Junge, reg dich nicht auf, gehst du morgen noch mal hin, ich koche dir einen Pudding. Ich sage, lass mich in Ruhe mit dem Quatsch da. Aber sie hatte recht. Ich bin nächsten Tag noch einmal hingegangen und da ist in einer Akademie jemand gewesen, der sagt, gehen Sie mal zur Kunstgewerbeschule rüber. Das ist die haben auch eine Malabteilung. Die gab es damals noch. Das war der Maler Walter Münze. Der hat mich sofort in seine Klasse genommen. Das war ein richtiger Altkommunist, aber sympathisch. Wenn der von Karl Liebknecht sprach, da hatte man den Eindruck, der war mit dem zusammen oder was. Ich weiß auch nicht, was. Er hatte auch mal sehr bildhafte Bemerkungen. Er sagte zum Beispiel, wenn er an Liebknecht denkt und wie man den umgebracht hat, da geht ihm ein Weinen über die Seele. Ich glaubte ihm das auch. Und dann hat er eines Tages gesagt, ob ich nicht in die Partei eintreten wollte. Wenn wir was für dich tun wollen, dann musst du auch mitmachen. Das sah ich ein. Das war 1947. Heisig wurde Mitglied der SED. Doch zwischen verordneter Politik und eigenem Anspruch blieb ein Widerspruch. Heisig verdrängt ihn. Schon in Polen hatte er FDJ-Lieder gehört, die ihn auf fatale Weise an seine Jugendzeit erinnerten. Und so konstruiert er sich sein Leben zwischen Protest und Anpassung. Heisig bekam kein Stipendium, weil ihm die politischen Losungen nicht über die Lippen wollten. Aber sein Geld verdiente er mit Plakatmalen. Für 50 Mark Sprüche über die deutsche Einheit, den Weltfrieden, den Sozialismus. Der Grafiker Max Schwimmer entdeckte sein Talent und holte ihn an die Leipziger Kunstakademie. Er war klein, dick und hatte unheimliche Erfolge bei Frauen. Unglaublich. Also von dem ging eine Art von Unbekümmertheit aus, die mir völlig fremd war. Mir hat er mal gesagt, weißt du, wenn man deine Zeichnung, deine Akte anliegt, da denkt man ja immer voll an was Sozialkritisches. Macht er doch mal einen richtigen Arsch. Ich wusste nicht, was der meint. Aber so mit der Zeit habe ich es dann rausgekriegt. Also das zog mich schon an. Max Schwimmer, der leichtsinnige Bon Vivant mit dem Flair Pariser Exiljahre, der Klee und Kirchner liebte, wurde Heisigs Lehrer. Weltoffen, undogmatisch, ein Picasso-Anhänger, der trotz Vorliebe für die Moderne am Figürlichen festhielt. Es war die Zeit der Formalismus-Kampagne, die sich gegen jede moderne Kunst richtete, ob Beckmann oder Barlach, ob Kandinsky oder Klee, ob Hofer oder Picasso. Monatelang argumentierten die Genossen der SED gegen die Einflüsse westlicher Kunst. Die Formalismus-Schießerei war ganz schlimm. Und das ging so weit, dass zum Beispiel der damalige Leiter des Leipziger Museums, Herr Professor Jahn, eine Ausstellung machte, Formalismus, Realismus, und die wunderschönen Dinge von Picasso neben Wenzel hängte, um eine Situation herbeizuführen, wo die Öffentlichkeit dann sagte, na, das ist doch, und so weiter. Bei Picasso war man sowieso in den Schwierigkeiten, weil er ja Mitglied der Kommunistischen Partei war. Da konnte man ja nicht so ohne weiteres ran. Ich weiß, dass ich mal während einer Vorlesung angefangen habe, die Nerven zu verlieren. Das kann doch nicht wahr sein, dass der Kommunist Picasso alles nur im Auftakt der Amerikaner machte. Da müsste man ihn aufhängen, habe ich geschrien. Naja, das war eine scheißige Situation. Und der Schwimmer hat also, um auf ihre Frage zurückzukommen, mich gefragt, ob ich nicht nach Dresden mit wollte. Denn Dresden galt damals als etwas toleranter. Er ging ja nach Dresden. Und ich wollte auch dann mit nach Dresden. Aber ich habe dann als Bedingung gestellt, dass meine damalige Frau mitkommt. Das hat er auch noch gemacht. Wir haben also alle beiden Studienplatz in Dresden bekommen. Aber dann hat die Schnauze voll. Ich wollte weder nach Dresden noch sonst was. Heisig ging nicht nach Dresden, verließ die Hochschule und blieb in Leipzig. 1951 heiratete er die Modestudentin Brunhilde Eisler. Die Ehe hielt 3 Jahre. In dieser Zeit zeichnete er Transparente und Wandbilder, ab und zu ein Auftragswerk. Es gab ja schon Aufträge vom Rat des Bezirks. Und mich hatten sie auf einen Chemiezirkel gescheucht da. Chemiezirkel, das sind also Leute, die dauernd irgendwas studieren. Die habe ich gemalt. In den 3 Jahren habe ich mühsam malen gelernt. Ich konnte mit Farbe nicht richtig umgehen, überhaupt nicht. Und das Bild hat man, ja, das hat man dann abgelehnt und dann wieder angenommen und es war ein Hin und Her. Aber in der Zeit habe ich meine Mittel so langsam angefangen zu prüfen da. Ich habe das mit Hilfe von Reproduktionen und so weiter immer probiert, was zum Beispiel Leib mir vormachte und Mäntel mir vormachte oder Liebermann mir vormachte. Ich wusste gar nicht, dass das Bild, was mich besonders beeindruckt hat, nämlich die Gemüseputzerin um die Ecke Museum hing. Am 17. Juni 1953 stand Heisig auf einem Gerüst. Zusammen mit seinem früheren Lehrer Walter Münze vergrößerten sie am Krankenhaus in Aue ein Wandbild. Als er die Nachricht vom Aufstand erhielt, fuhr Heisig zurück nach Leipzig. Und am Nachmittag kamen dann die Panzer. Und das war ein solcher Krach auf der Straße, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Und ich war dann mit einer Bekannten und habe mich umgedreht. Ich sehe direkt auf 60 Meter ein, oder 80 oder 100 Meter einen Panzer zurollen. Auf dem Panzer saß ein Russe, der hat die Mütze so auf 7:30 gehabt und hatte eine Maschinenpistole und schoss immer, aber nicht auf die Leute, sondern in die Luft. Und ich habe dann also gesagt, los, runter, weg hier. Und schnell, und da waren so Bausteine, hinter die wir uns gelegt hatten da. Denn da konnte ja wirklich passieren. Ich habe selbst ein paar Tote weggetragen. Ich weiß noch, wie heute, dass so ein Gemüsewagen kam da angefahren und dann lag eine Frau drin mit ausgebreiteten Beinen, die hat einen Bauchschuss gehabt, da lief das Blut daraus. Da. Erst 1960 verarbeitet Bernhard Heisig seine Erlebnisse und nennt das Bild die Geraer Arbeiter am 15. März 1920. Angelehnt an den Arbeiteraufstand gegen den Kapp-Putsch versteckt Heisig dort seine Haltung zum 17. Juni 1953. Der Kunstwissenschaftler Eckhard Gillen akzeptiert diese Maskerade nicht. Der hat es einmal so geschildert einem Künstler gegenüber, auch aus Leipzig, Lutz Dambeck, wo er sagt, ja, ich habe doch 1953 den 17. Juni gemalt. Ja, aber wie? In der Form von Arbeiteraufstand in Gera oder so, nicht? Weil das passende Thema war. Aber für ihn war die Gewalt und der Einbruch dieser Gewalt natürlich das gleiche Thema. Und nur das historische Kostüm war anders. Ne? Und da fängt es natürlich an. Also man denkt sich was, man hat die Wut, man hat dieses Gefühl, man ist dagegen, nur die anderen merken es nicht, ne? Weil man es versteckt hat. Nach Stalins Tod 1953 setzte in der Kulturpolitik eine liberale Phase ein. Und Heisig, der freischaffende Maler ohne Diplom und mit mittlerweile 2 Söhnen, ging zurück an seine alte Leipziger Kunsthochschule und zu seinem einst verhassten Rektor Kurt Masloff. Dort beginnt 1954 seine Karriere. Die Schule brauchte damals eine Erneuerung. Das hat der Rektor erkannt. Professor Masloff war das. Und er suchte nach Talenten, die seiner Meinung nach sowas, eine Kombination zwischen realistischer Grundhaltung und Talentlage verbanden. Und da stieß er halt auf mich. Und hat mich gefragt, ob ich als Assistent an die Schule wolle. Und da mich das schon interessierte, schließlich war das ja eine Angelegenheit, viele meiner Bekannten waren an der Schule tätig. Tübke, Matheuer, Meyer Vorreit und die alle. So dachte ich, das machst du, warum nicht? Da ich auf Anhieb mit Studenten einen guten Kontakt immer hatte, macht mir das auch Spaß am Anfang. Hartwig Ebersbach wollte Anfang der 60er Jahre unbedingt bei Heisig Malerei studieren. Später gehörte er zu den ungeliebten Künstlern in der DDR. Na, erstmal war er einer von uns, das war sehr wichtig. Er war jung genug und ich glaube, er war damals auch Rektor und der jüngste Rektor, den es damals gab, mit 36 Jahren. Ja, und wir waren ja ausgeflippte Typen. Also, wir haben ja furchtbar gesagt, ich hatte ja auch 3 Disziplinarverfahren, deswegen, ich hätte nach dem 2. schon fliegen müssen. Und nach dem 3. war mir klar, also jetzt muss ich gehen. Und dann hat Heisig mich gerettet eigentlich, hat sich für mich eingesetzt. ich sollte nach dem Disziplinarverfahren fliegen. Geschützt hätte mich nur, wenn ich gute Bilder gehabt hätte. Und dann haben meine Kommilitonen gesagt, der Ebersbach, der malt wie verrückt, der hat zu Hause Bilder. Und das war auch eine Scheißantwort, weil da hat sich gedacht, das ist ein Misstrauen, ich zeige die ihm nicht. Und da hat er gesagt, wenn die in 5 Minuten nicht da sind, die Bilder, dann fliegt er. Und dann haben die Jungs sich so einen 2-rädrigen Kern geholt, dann haben wir die Bilder mit der Hand in die Schule gefahren, aufgehängt und dann ist er davor getanzt wie ein kleines Kind. Bernhard Heisig, seit 1961 Rektor der Leipziger Kunsthochschule, arbeitet besessen. Als Lehrer, als Maler. Zum ersten Mal hängen 1962 3 seiner Bilder auf der Deutschen Kunstausstellung in Dresden. Pariser Märztage, Geraer Arbeiteraufstand und Weihnachtstraum eines unbelehrbaren Soldaten. Doch sein Thema ist seit dem Ende der 50er Jahre die Pariser Kommune. Als die ersten Fassungen zu sehen sind von den besiegten, schreienden, angstvollen Kommunarden, ist der Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht entsetzt. Ihm fehle die Darstellung der Himmelsstürmer, wie Marx die Kommunarden einst nannte. Mit Himmelsstürmern konnte Heisig nichts anfangen. Nee, das ist immer im Vordergrund ist immer die Angst. Die Angst, die sich einen Stoff sucht. Die Angst hängt mit dem Leben zusammen, mit meinem Verhältnis zum Leben. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Menschen Kriege erfinden, weil sie Angst vor dem Tod haben. Denn es stirbt sich in der Illumination. Das brauchen ja immer Heldentod und sowas wahrscheinlich leichter als im Krankenhaus. Also ich habe es schon oft angedacht, aber im Hintergrund stand immer die Angst und die Überwindung der Angst. Und die Herstellung eines Szenariums, was die Angst implizierte. Deswegen haben die Leute auf meinen Bildern meistens Angst gehabt. Die ersten Kommunenbilder haben immer was mit Angst zu tun, denn sie sehen dort überhaupt niemanden schießen. Da stehen Leute auf einer Barrikade, die eigentlich was anderes machen wollten. Wein trinken oder sonst was. Alte Frauen oder sonst was oder essen. Dann gab es ein Foto, eine Barrikade in der Rue des Abbés. Eine ganz kleine. Das waren nicht diese ganz großen Barrikaden wie in der Rue Rivoli oder wie sie später gestanden haben. Und da sah man die stehen und dann wusste man, was denen passieren wird. Ungefähr 3 Tage später. Und dass die keine Angst haben, aber dass die eigentlich Angst haben müssten und dass ich ihr Schicksal kenne, sie aber noch nicht. Das war die Faszination, die mich an dem Ganzen anfing laufen zu lassen, aber ich konnte es noch nicht formulieren. Und das ist ein Romantiker, denke ich. Also da kommt das alles her mit der Gläubigkeit. Und auch, ob das nun Sozialismus ist, ist halt die Alternative gewesen, die von einer Generation nach dem Krieg, aus dem Vorkrieg stammt. Ich nehme das ganz ehrlich und als romantische Position, als idealistische Position. Ich muss Ihnen eine Geschichte erzählen, die mich bis heute beschäftigt. Ich habe mein Diplom gemacht und nach dem Diplom ist er mit mir essen gegangen. Da hat er mich zum Essen eingeladen. Da saß man an der Riesentafel, wir beide am Tisch. Das Essen kommt. Und ich sehe, der faltet die Hände. Und ich wusste aber, der ist in der Partei. Und der ist Sozialist. Und da faltet er die Hände. Da war eine Minute Stille und dann haben wir angefangen zu essen. März 1964. In einer Rede zum 5. Kongress des Verbandes Bildender Künstler klagt Bernhard Heisig die Selbstverantwortung ein. Künstler, so sagte er, würden von der Kunstpolitik wie Kinder gehalten, die nicht auf die Straße dürften. Ich habe einfach gesagt, dass es in keiner Instanz erlaubt sein darf, stellvertretend für den Künstler zu entscheiden. Und das habe ich öffentlich gesagt und noch mit einigen Beispielen ausgeschmückt. Und da wurde ich also von vielen Kollegen dann sehr gefeiert. Und das Feiern haben wir etwas zu lange hingezogen. Und am nächsten Tag, als der Kongress weiterging, haben wir, aber das war gar nicht die Absicht, die S-Bahn hatte wirklich eine Schwierigkeit, sich zu bewegen. Wir kamen also zu dem Kongress ungefähr eine halbe Stunde, Viertelstunde zu spät. Und da war gerade der Bomarker dabei, mich abzubürsten dort. Und ich dachte, das wär damit zu Ende. Aber in Leipzig ging das dann weiter. Da wurde ich also vor die Partei zitiert, da hat ein extra dafür einberufenes Gremium dort über mich beraten, vor allem immer hinter meinem Rücken beraten. Und dann erfuhr ich, dass ich als Rektor abgesetzt werde. Und jetzt kommt das ganz Komische. ungefähr, ich war sechs Wochen lang ging das. Ich wurde immer zu allen möglichen Stellen bestellt. Ich wurde also richtig verhört mit allem Drum und Dran. Aber es war schon belastend. Und zu derselben Zeit war eine der Bitterfelder Konferenzen. Und das ist dem Walter Ulbricht zu Ohren gekommen. Und da gab er die Parole aus, keine Märtyrer. Und alle, die mich vorher am liebsten auf den Mond geschossen hätten, die kamen plötzlich freudestrahlend auf mich zu und so weiter. Also ich durfte plötzlich weiter Lehrer bleiben, Rektor nicht mehr, aber die Fachklasse soll ich behalten. Mit einer strengen Parteirüge in der Akte blieb er als Lehrer an der Hochschule. Auf der 7. Leipziger Bezirkskunstausstellung 1965 erregten die Bilder von Tübke, Matteuer, Heisig und seinen Schülern Ebersbach und Zander deutliches Missfallen. Sie entsprachen nicht den Musterbildern sozialistischer Vollkommenheit. Die Kritik warf Heisigs 10. Fassung des Pariser Kommunebilds mangelnde Parteilichkeit und Geschichtspessimismus vor. Der Grund? Heisigs Helden sind nur das, was sie wirklich waren, Verlierer. Die Kritik verstummte nicht. Heisig zerstörte das Bild und wurde vorsichtiger. 1965 entstanden 32 Lithografien mit dem Titel »Der faschistische Albtraum«. International prämiert wurde ihm in der DDR ein politisch suspekter Surrealismus und in der Bundesrepublik Nestbeschmutzung vorgeworfen. Bernhard Heisig schien unbelehrbar. 1968, im Jahr des Prager Frühlings, sollte er zur SED-Parteischule geschickt werden. Den Dogmatismus an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst hielt Heisig nicht mehr aus. Er kündigte sein Lehramt und arbeitete wieder freischaffend. Ich habe mein Auto verkauft, mein Wartburg. Kontakt hatte ich keine mehr, die mit Auftragen was zu tun hätten. Und da hat der Rat des Bezirks eine Arbeiterdarstellung ausgeschrieben für 6.000 Mark. Und da habe ich das Ding gemacht, diese Brigade da. Und da haben die alle gesagt, du bist doch verrückt, eine Brigade. Ja, gerade mal ich hin. Mit lachenden Arbeiten. Gerade da mache ich das. Da habe ich das Ding gemacht. Da. Und das wurde ein solcher Skandal mit dem Bild, weil das alles anders war, als sie das wollten. Sie wollten gut gescheiterte Leute haben, die sozialistische Planerfüllung machen. Und das habe ich nie gemacht. Das Bild rief wütende Proteste hervor. Daraus wurde nach ein paar Korrekturen, ein paar Übermalungen ein Porträt. Das Porträt des Brigadiers, der den linken Daumen in die Höhe reckt, so aussieht wie Heisig und als Aufdruck auf einer Briefmarke endete. Diese Hauptfigur habe ich kennengelernt. Das ist ein Durchreiser gewesen, das gab solche Typen. Ja, und das war so einer. Wenn alles schief ging, den habe ich in Buna kennengelernt, hat er das immer rausgerissen. Und diese Geste kam zwar aus einem Film, Jean Gabin hat mir die Geste gemacht und ich hatte eine Leinwand, die quadratisch war. Ich musste dieses Quadrat auffangen da. Und da habe ich diese Geste erfunden. Das war dann der berühmte Brigadier, der dann Erich Honecker zu der Frage veranlasst hat, warum der Brigadier die linke Hand hochhält. Da habe ich das, was ich vor dem Spiel gemacht habe, mit der rechten habe ich da gemalt. Und guckte der etwas verständlich, da sagte jemand hinter mir, Arbeiterklasse stand immer links. Das hat er begriffen. Und das Ding ist so bekannt geworden, dass mir das auch schon wieder verdächtig erschien und dachte, so schlecht ist ja nur eigentlich ohne. Und da habe ich das noch einmal ins Atelier genommen und habe das noch einmal verändert, aber trotzdem ein Scheißbild geworden. Sein Sohn, Johannes Heisig, Maler wie sein Vater. Er ist halt jemand, der sich einlässt auf diese Reibungsfelder. Und er hat auch das eigene Scheitern eigentlich immer auch mit einkalkuliert bei diesen Geschichten. Und er ist auch gelegentlich gescheitert mit manchen Bildern darin. Ne? Also die ganze Genesis, die dann zu diesem Brigadier geführt hat beispielsweise, ist ja auch eine Sache, wo er einfach zerrieben worden ist von zu viel Macht. Aber er hat immer dieses Spiel so angenommen, weil es ihm auch wahrscheinlich entspricht, weil es ihm innerlich einen großen Impetus verleiht, seine Bilder gegen dominierende Vorstellungen zu setzen. Seine Bilder und seine Personen. Diese Zeit, über die wir jetzt auch verengt reden, muss man ja auch verengt sehen. Und es gab Situationen, bei denen ich also wirklich große Belastungen durchfahren musste. Aber eins hat mich immer gerettet vor der ganz großen Belastung, dass ich daran verzweifelt wäre und sonst wie, weil ich unerbittlich an mein Talent glaubte. Ich wusste, dass ich mehr kann als die meisten. Und wer sich darüber jetzt furchtbar aufregt und was er alles durchlitten hat, dann muss er wissen, was er anfing, als er diesen Beruf anfing. Der ist auf Protest ausgelegt. Und das Arbeiten mit der Macht ist ja auch sehr reizvoll. Kann ja sehr spannend sein. Und das dauernde Jahr von außen ist gar nicht so schön. Also es war nicht ohne Spannung, nicht ohne Aufregung. Und für die Aufregung muss man auch bezahlen dürfen. 1972 entstand in einer neuen Fassung das vierteilige Kommünbild. Die sozialistische Kulturkritik lobte es in den höchsten Tönen. Der Maler hatte mühsam gelernt. Aus den sterbenden Kommunarden waren jetzt siegreiche Opfer geworden. Das Bild hängt heute im Leipziger Museum. Und Heisig würde es am liebsten verbrennen. Ja, das ist so ein Fehlgriff. Das ist eine Sünde wider den Geist, weil man eigentlich was anderes wollte. Und weil man sich hat einreden lassen, dass die Wahrheit anderswo liegt. Die Wahrheit, das wusste man. Und diese Wahrheit habe ich verraten in dem Moment, als ich das so machte. Jedenfalls so schnell nicht, aber jedenfalls so mit der Zeit habe ich eine Vorstellung von dem Bild entwickelt, die nicht stimmte. Ganz tief innen wusste ich, dass sie nicht stimmte. Aber ich wollte vielleicht auf zu vielen Hochzeiten tanzen und mit zu vielen Weibern tanzen, im Bildmetapher. Leipzig, Anfang der 70er Jahre. Honecker verspricht der Kunst Weite und Vielfalt und Bernhard Heisig sammelt Preise und Ämter. Vom Kunstpreis des FDGB bis zum Nationalpreis, vom Mitglied des Zentralvorstandes bis zum Vizepräsidenten des Verbandes Bildender Künstler. Er wird 1974 einer von 6 Vizepräsidenten des Künstlerverbandes und ist bald der stärkste Mann hinter dem Präsidenten Willi Sitte. Beide streiten für Reiseerleichterungen, streiten für den staatlichen Kunsthandel, für Westkontakte, für die Freiheit der künstlerischen Form, für weniger Bevormundung. 1976 wird Bernhard Heisig wieder Rektor der Leipziger Kunsthochschule und erstmals sind seine Bilder auch in der Bundesrepublik zu sehen. Im gleichen Jahr wird Wolf Biermann ausgebürgert. Eine Geschichte, an die sich Heisigs Sohn sehr genau erinnert. 1976 war ein ganz wichtiges Datum, als Biermann wegging. Diese ganze Geschichte ist sehr brutal abgelaufen damals, was ihn betrifft. Er war ja da gerade Rektor wieder geworden in Leipzig und man wollte natürlich eine Stellungnahme haben und das hat ihn, glaube ich, so ans Limit getrieben. Ja. Sein Interesse war halt ein relativ stabiles Umfeld, in dem er die Hochschule aufbauen konnte oder in eine Richtung bringen konnte, die er sich vorstellte und seine eigene Arbeit. Und ich habe das schon sehr genau empfunden, dass er sich da extrem gestört fühlte durch diese Brüche, die da plötzlich sichtbar wurden. Und da hat er sich aber, das war einfach ein Zahn zu scharf, da waren dann die Dinge außenrum einfach wichtiger. Da brach es dann mal durch seine Schale durch und da hat es zur Kenntnis genommen und hat sich dem verweigert. Er hat keine Stellungnahme abgeliefert. Hat 2-3 Tage Tauchstation gemacht, während der ich dann auch so Telefongespräche annehmen musste mit richtig massiven Drohungen, anonym und so. Das war schon teilweise finster, was da lief. Und hat dann eine Stellungnahme abgegeben, die aber nirgendwo publiziert worden ist, weil sie eben ganz klar beinhaltete, dass er sicher nicht mit Biermann einer Meinung in jeder Sache sei, aber er das für inadäquat hält, diese Maßnahme. So war das wohl sinngemäß. Und da glaube ich, das war ja nicht nur bei ihm so, sondern das war ja eigentlich überhaupt der erste große Riss nach einer Periode mit Honeckers Machtübernahme, wo viele dachten, es ginge vielleicht doch ein etwas geistig freieres Klima zu schaffen in der DDR. Und das war damit praktisch schon zu Ende nach 3 Jahren. Und das hat er natürlich auch sehr deutlich gespürt. Und von da an, das habe ich schon gemerkt, da ist von Jahr zu Jahr so eine Art Zynismus in ihm stärker geworden. Auch ein sehr selbstzerstörerischer Zynismus im Umgang mit diesem Umfeld. Da wurde auch die Schizophrenie immer größer. Da kam es ja dann auch dazu, dass diese merkwürdige Konstruktion mit dem Kunsthandel dann die Westkontakte öffnete, wofür er ja sehr gesorgt hat, zusammen mit Willi Sitte. Das war ja die große Politik dieser Periode des Künstlerverbands, diese Öffnung nach dem Westen auch in irgendeiner Weise stattfinden zu lassen. Und er hat sich dann immer stärker von so einer Grenzgängersituation her definiert. Er wollte zum Beispiel den wirklichen Zustand innerhalb der DDR dann auch gar nicht mehr so an sich ranlassen. Er wusste, er hat was zu sagen, er muss in der ihm verbleibenden Zeit das, was er zu sagen hat, in Bilder umsetzen. Und das ist immer so eine schwierige Entscheidung. Wie sich Bernhard Heisig in dieser Zeit sah, zeigen seine Selbstporträts. Heisig als Puppenspieler, der mit einem Gerippe spielt oder mit einer Puppe namens Hugo. Die böse Puppe Hugo. Das ist einer dieser englischen Mystery-Filme, die die Anregung gaben, damals im Jahr 1948 habe ich das gesehen, der also insofern faszinierend war, als der mit der Puppe in Streit geriet und die Puppe dann ermordete und nicht bemerkte, dass er selber schrie. Ein Bauchredner, der die Puppe, die ja eigentlich sein zweites Ich darstellt, so in die Identifikation reinkriegte, dass er nicht mehr merkt, dass er selber schreit. Und die Aggression, die sie gegen sich selber richtete, war dort der thematische Ausgangspunkt für den Film, für die Filmszene. Und so war das hier auch. Die Puppe richtet plötzlich die Pistole auf den Puppenspieler und der merkt nicht, dass er selber ist. Alles Geschichten, Fragmente, Bruchstücke der Erinnerung. Bernhard Heisig steht auf der Terrasse vor dem Atelier in Strodene und guckt aufs Havelland, auf endlose Felder und ein paar Rehe in seinem Garten. Neben sich seine Frau, die Malerin Gudrun Brüne. Sie läuft seit 38 Jahren, wenn er ruft, und macht trotzdem seit 20 Jahren, was sie will. Auch wenn sie ihn malt. Na, ich hatte eine Idee, wie ich das machen wollte. Also im Profil. Er also als Maler im Havelland mit seiner Mütze, seiner Seemannsmütze und so hochgeschlagenen Kragen, also draußen in einer etwas kälteren Atmosphäre sozusagen durch das Havelland geht. Und naja, das ist sicher das, was mich mit ihm verbindet, eben hier das Havelland. Und so ist er mir vertraut. Gudrun Brüne war 20, als sie sich 1960 an der Kunsthochschule in Leipzig bewarb. Sie lief über den Schulhof und Heisig im weißen Kittel stand an einer Säule und guckte ihr hinterher. »Wenn's mit der Prüfung nicht klappt, schmeiß ich mich an ihn ran«, dachte sie und fiel durch. Sie war tief verzweifelt. Heisig lud sie zum Essen ein, sie bewarb sich wieder und bestand die Prüfung. Das war vor 38 Jahren. Seitdem lebt sie mit Heisig zusammen und malt ihre Puppenbilder. Der Mensch als Marionette. Ihr Atelier liegt neben seinem und sie hört es durch die Wand, wenn er den Pinsel schmeißt, aus Wut. Er ruft mich immer, wenn er was gemacht hat. Und ich soll sagen, wie ich das finde. Und wenn ich es kritisch sehe und sage, dies und das, das gefällt mir nicht. Oder das Rot hier hinten, das ist mir zu laut oder irgendwas. Dann sagt er erst mal, ach, ein Unsinn. Das ist überhaupt nicht wahr. Dann kommt er nach einer halben oder dreiviertel Stunde zu mir ins Atelier und sagt, Du hattest recht, ich habe das geändert. So lief es auch ab, als er ihr sein Icarus-Bild zeigte und unglücklich davor stand. Der Icarus wollte und wollte nicht fliegen. Seine Frau griff zum Pinsel und ließ die Beine schweben. Das Icarus-Bild hatte Heisig 1976 gemalt. Es war ein Staatsauftrag für den Palast der Republik. Wurde Bernhard Heisig erst mit diesem Bild zum Inbegriff des Staatsmalers? Weil der Icarus ein Staatsauftrag war? Oder weil seine Kunst ideologisch verwertbar war? Jeder Künstler hat den Staat, dem er dient? Ich habe in meinem Leben zwei Staatsaufträge bekommen. Der eine war der Palast der Republik, der Icarus. Und das andere war das Porträt von Schmidt. Das waren zwei Staatsaufträge. 1984 sollte Heisig den Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt porträtieren. Ein Staatsauftrag des Kanzleramtes auf Wunsch von Helmut Schmidt und gegen ziemlich viel Widerstand in West und Ost. So musste die SED erst beraten, ob sie nichts dagegen hatte oder vielmehr dafür war. Willi Sitte jedenfalls sagte, er hätte den Schmidt nie gemalt. Worauf Heisig zu ihm meinte: Das kann ich mir vorstellen, weil ich ja einen Auftrag nicht gekriegt. Also für ihn war das ein Klassenverrat. Also sagt deutlich gemacht, bloß dem damaligen Botschafter, Molt hieß der, glaube ich, der sah das nicht so. Und da war, ja, nur Gott, immerhin macht uns hier vieles Luft und so weiter. Also wie gesagt, so war der Anfang dieser Geschichte da. Und dann bin ich nach Hamburg gefahren und da kam ich bei Helmut Schmidt, der immer darauf Wert legte, das ist also ein Reihenhaus, ist ja auch ein Reihenhaus, wo er wohnt. Das ist kein Sonderbau oder keine Villa oder was. Und da war das alles eine Situation, die da gekennzeichnet war, dass wir uns mehr anschnupperten erst. Naja, und da hat er dann eben klar gemacht, dass er seine Post machen müsse und dabei hat, muss ich, ich habe ein paar Zeichen gemacht, ich sage, so geht das nicht. Sie müssen ruhig sitzen, das kann ich nicht machen. Ich hatte ja nicht die Zeit, wie Lemmbach hatte, als er Bismarck malte, der sich 4 Wochen in Friedrichsruhe einquartiert hat. Ich musste sowas an einem Nachmittag schnell haben da, sowas. 5, 6 Fassungen malen, nicht so, weil ich so gerne Schmidt malte, sondern weil das nicht funktionierte richtig. Im Kanzleramt hängt seit 1986 das Porträt von Helmut Schmidt. Ende der 80er Jahre zog sich Heisig aus allen Ämtern zurück, gab 1987 seinen Rektorposten, 1988 sein Amt als Vizepräsident auf. Am 31. September 1989 wurde eine große Heisig-Ausstellung im Gropiusbau in West-Berlin eröffnet. Der Künstler erlebte einen zwiespältigen Höhepunkt. Seine Bilder sind für alle Systeme tauglich. Während ich die Ausstellung aufbaute, musste ich jedes Mal durch die Grenzposten durch, meinen Pass zeigen und während die Ausstellung lief, waren die weg. Da waren die Mauerspechte dran. Das heißt, die Bilder mussten eine gesellschaftliche Drehsituation aushalten. Und nach meinem Dafürhalten hat es ausgehalten, die Ausstellung. Sie werden ja wahrscheinlich wissen, dass man ein Bild unter anderen gesellschaftlichen Umständen anders ansieht. Und dass man Bilder, wie zum Beispiel, da gab es glaube ich eins, das Ende der großen Belehrung, das richtete sich aber eigentlich zwar auch gegen die Partei, aber es richtete sich vor allem gegen diese Erwin-Brecht-Belehrung, der ja alles immer besser wusste, der es schon zu Zeiten besser wusste, als man es auch schon wieder andersrum besser wusste. Und da habe ich, die Ausstellung hat also hier im Gropiusbau stattgefunden, hat also eine Menge von am Anfang, als sie eröffnet wurde, von Protestsituationen hervorgerufen, dass ich überhaupt etwas zeigen darf. Dann waren Leute, die mir irgendwelche Schuldsituationen der DDR-Szene in die Schuhe schieben wollten. Ich wurde dann mit Arno Breker verglichen und ich weiß nicht, was ich habe es jetzt ein bisschen vergessen. Als am 9. November in Berlin die Mauer fiel und Heisig wenige Tage später aus Venedig zurückkam, stand sein Entschluss bereits fest. Er trat aus der SED aus und gab alle seine Orden zurück. Die Aspekte, unter denen mir diese Auszeichnungen verliehen worden sind, kann ich nach dem, was ich an Korruption hier lese, nicht mehr akzeptieren. Und da ist Amateur böse geworden, hat mich angerufen und so weiter. Den Orden zurückgeben ist die eine Seite, aber das Geld zurückgeben ist die andere. Ich habe dann die gesamte Dotation, das waren 90.000 Mark, habe ich doch dem Ministerium und die haben das nicht angenommen. Das geht uns nichts an. Und da habe ich gefragt, ob ich der Hochschule geben könnte. Das haben sie akzeptiert. Und da hat jeder Student, der die Klasse für Malerei verließ, 3.000 Mark bekommen. Das war für viele ganz wichtig. Ohne Berücksichtigung der Leistung, nicht nach der Leistung. Heisig wird immer wieder zum Streitfall, vor und nach der Wende. Als der Kulturbeirat des Bundestages 1997 beschließt, dass neben 4 westdeutschen Künstlern auch 2 Ostdeutsche in den Reichstag mit ihren Bildern einziehen sollen, gibt es in den folgenden Monaten eine heftige Debatte um Bernhard Heisig. Der Spiegel unterstellt ihm, er sei ein Stasi-Spitzel, der Helmut Schmidt ausgehorcht habe. Heisig, Schmidt und die Gauck-Behörde dementieren erfolgreich. Ein Aufruf von ehemaligen DDR-Bürgerrechtlern und eines CDU-Lokalpolitikers wollen Heisig als früheren SS-Mann enttarnen. Doch auch diese Aufregung verpufft. Heisigs Vergangenheit war schon in der DDR bekannt. Und der letzte Vorwurf ehemaliger oppositioneller DDR-Künstler, Heisig wäre ein Totalopportunist und der gehöre nicht in den Reichstag. Der Kunstwissenschaftler Eckhard Gillen. Und so, also insofern denke ich, gerade weil er in diesem Konflikt drinsteckt, ist er natürlich der richtige Mann für den Reichstag gewesen. Weil er selber Täter und Opfer war, ist er der Richtige. Weil er hat sich ja damit auseinandergesetzt. Er hat sich ja nicht einfach wie in Sitte irgendwo oben aufgesetzt und gesagt, ich mal jetzt, was ich will, ich bin jetzt da eben der Staatskünstler. Sondern er hat sich ja wirklich, das muss man ihm ja zugute halten, er hat sich gequält. Er hat sich wirklich rumgeschlagen damit. Er hat Verantwortung übernommen, er hat gekämpft, er hat es... Jemand, der natürlich auch die Privilegien genossen hat und sie auch bekommen hat. Aber letztendlich ist das eine Figur, die gehört zu unserer Geschichte und gehört damit auch in den Reichstag. 1992 musste Bernhard Heisig Leipzig verlassen. Die Miete für sein Atelier wurde unbezahlbar. Er ging im Zorn und suchte im Havelland Ruhe. Doch so richtig scheint es, kann er sie an keinem Ort finden. Da hilft auch keine Einladung seines Freundes Hartwig Ebersbach ans Kap der Guten Hoffnung. Da habe ich gesagt, Bernhard, musst du runterkommen und musst dir angucken. Auf dem Tafelberg kannst du das Weltbild haben, was Kokoschka hatte, also diesen runden Horizont. Und wenn man nach rechts guckt, ist es der stille Ozean. Und wenn man nach links guckt, ist es der Atlantische Ozean. Besser kriegst du das Weltbild nie. Und da hat er gesagt, du weißt gar nicht, wie schön das hier ist. Da ist sogar der Herbst in seiner Tristheit schön und die Kornfelder. Ich muss ja Afrika nicht haben. Und nun sitzt er da in Strodene und altert. Und das ist auch ergreifend. Er schimpft zwar, altern wäre scheiße, aber für etwas Jüngere wie für mich ist schon ergreifend, auch so altern in Meisterschaft. Man war immer eingebunden, das ganze Getriebe. Man konnte ja nicht raus aus der Sache, man war auch nicht draußen. Alles, was wir hier machten in der damaligen DDR, schlug sofort, also weltpolitisch, wenn irgendwas geschah, schlug das direkt auf uns drauf, als das irgendwo im Westen passierte. Für die war Politik etwas abseits ihres Lebens und bei uns nie. Und so auch das, was ich machte, nicht abseits. Das kann man ja dann in anderen Bildern auch sehen. Also der Icarus hat mich mehr interessiert als der vernünftige Daidalos. Ich habe schließlich ein Bild gemalt, lobt der Unvernunft. Um es durchzukriegen, habe ich, und das heißt bis heute so komisch, obwohl ich das x-mal korrigiert habe, es lobt der gelegentlichen Unvernunft. Ich konnte ja nicht sagen, lobt der Unvernunft, das ging ja nicht im Sozialismus. Kann nicht unvernünftig sein. Also habe ich gelegentlich gesagt. Gelegentlich habe ich später weggeschrieben und habe die erhalten. Das Bild ist ein großes Bild und ist eigentlich die Definition der Unvernunft. Denn der Vernünftige passt sich an. Der Vernünftige will, dass man sich ihm anpasst. Deswegen eigentlich der Fortschritt vom Unvernünftigen abhängig, nicht vom Vernünftigen. Das ist nicht von mir, das ist von Bernard Shaw. Stille Bilder kann ich nicht malen. Der Künstler Bernhard Heisig im Porträt. Feature von Marina Farschid. Redaktion Ulf Köhler. Sprecherin Viola Sauer. Schnitt Hans-Peter Runert. Ton Holger König. Regieassistenz Petra Bosch. Regie Ingo Kolbo. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2000. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.